Wissenschaftlich werden Holons, offene Systeme, erst seit ein paar Jahrzehnten ernsthaft erforscht. Das hat zum Teil damit zu tun, dass erst jetzt die mathematischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Es liegt aber auch daran, dass Wissenschaftler wirklich geglaubt haben, das Universum und alles darin funktioniere im Grunde maschinenähnlich, also nach Art geschlossener Systeme. Neuere Arbeiten zeigen, dass Holons, die schon einiges an innerer Ordnung besitzen, durch ein in ihnen selbst liegendes Evolutionspotenzial immer höhere Ordnungszustände erreichen können. Sie ordnen oder organisieren sich also selbst. Die wunderbare Ordnung, die wir überall in der Natur sehen, ist demnach jetzt auch durch die Naturgesetze der Wissenschaftler gedeckt. Eine einzelne Zelle deines Körpers beispielsweise vermag sich selbst zu organisieren. Sie ernährt sich, sie baut all die Zellbestandteile auf, die sie zum Leben braucht, und sie teilt sich alle paar Minuten oder Stunden. Auch das Holon Vanessa organisiert sich selbst. Dein Körpergeist isst, schläft, verschafft sich Bewegung, heilt sich, lernt Klavier spielen, löst mathematische Aufgaben und so weiter. Holons dieser Art nennen wir selbstorganisierend. Ein selbstorganisierendes Holon tauscht Energie und sogar Ordnung mit seiner Umgebung aus. Wenn du zum Beispiel dein Zimmer aufräumst und dabei planvoll vorgehst, lässt du Ordnung aus deinem Körpergeist in das Zimmer übergehen, und das anschließend so schön aussehende Zimmer lässt Ordnung, Wohlgefühl, Freude auf deinen Körpergeist übergehen. Oder denk ans Klavierspielen. Durch dein Üben und das Studium der musikalischen Grundlagen nimmst du Ordnung in deinen Körpergeist auf. Dadurch kann dein Körpergeist sich zu einer neuen Organisationsstufe aufschwingen, sodass du jederzeit Musik spielen kannst, wenn du möchtest. Ein Holon kann seine Ganzheit und Ordnung nicht nur wahren, sondern auch auf eine höhere Stufe der Ordnung springen. Stell dir zum Beispiel den Wirbel um einen Felsen im Fluss vor. Die Form des Wirbels, seine Ordnung, wird durch die konstante Fließgeschwindigkeit des Flusses aufrechterhalten, das heißt, dass ständig Wasser eines bestimmten Energiegehalts im Wirbel fließt. Wenn jetzt ein starker Regen kommt und mehr Wasser den Fluss hinunterströmt, ändert sich die Form des Wirbels grundlegend. Das heißt, wenn die in ein Holon einströmende Energie auf ein höheres Niveau springt, kann das Holon diese Energie nutzen, um den Grad seiner inneren Ordnung zu erhöhen. Es strukturiert sich innerlich so um, dass es die zusätzliche Energie aufnehmen kann. Holons können demnach auf zusätzlich einschießende Energie mit einer Veränderung ihrer inneren Ordnung reagieren, die sie befähigt, diese zusätzliche Energie aufzunehmen. Es kann aber auch vorkommen, dass ein selbstorganisierendes Holon bei einer Erhöhung des Energiezustroms einknickt und in einen chaotischeren, also weniger geordneten Zustand abrutscht. Zur Veranschaulichung dieser beiden Reaktionsmöglichkeiten eines Holons denkst du dir am besten deinen eigenen Körpergeist als ein Holon. Fühl ihn als Holon und nicht als Ding. Und dann fühl sein inneres Empfinden. Das ist sein Energiezustand. Du wirst verschiedene Grade von Energie und Ordnung in deinem Körpergeist ausmachen können. Manchmal fühlst du dich bleiern, schwerfällig, müde. Und in solchen Zeiten wird es vielfach auch chaotisch in dir zugehen. Deine Gedanken schwirren überall umher, deine Emotionen gehen mit dir durch und ganz sicher ist dir dann nicht danach, dein Zimmer aufzuräumen. Ein andermal fühlst du dich leicht, energiegeladen, lebenssprühend. Und dann passt alles zusammen. Körper, Gedanken und Emotionen scheinen synchronisiert, harmonisiert, geordnet zu sein. Ein Schock. Das heißt, ein plötzlicher Energiestoß, den unser Körper, Geist, Holon bekommt, kann uns auf eine höhere Ordnungsebene heben oder auf eine tiefere abrutschen lassen. Es kann ein physischer Schock, wie etwa ein Armbruch, ein emotionaler Schock, wie das Ende einer Beziehung, oder ein mentaler Schock, wie eine unverhoffte große Erbschaft sein. In allen Fällen dieser Art kann unser Körper, Geist auf zweierlei Weise reagieren. Er kann den Schock entweder aufnehmen und umsetzen, sodass er auf eine höhere Ebene gehoben wird, oder er knickt ein. Bei Autounfällen, selbst bei kleineren, erleben viele Menschen im ersten Augenblick eine unerhört gesteigerte Wachheit. Die Wahrnehmung wird klarer, Die Zeit wird als langsamer erlebt, die Gedanken sind völlig klar, die Emotionen stark. Nach dieser Erstreaktion und wenn keine zu starken Verletzungen eingetreten sind, sind für das Weitere zwei Verlaufsformen möglich. Gesteigerte Lebendigkeit und Aktivität oder Niedergeschlagenheit, Angst und Ratlosigkeit. Oder nimm an, du möchtest dich auf deine Schularbeiten konzentrieren oder in die Lektüre eines Buchs versenken und nebenan dreht jemand seine Stereoanlage auf. Wie reagierst du? Hörst du auf zu lesen und gibst dich deinem Ärger hin? Oder benutzt du die Energie, um dich selbst richtig in Schwung zu bringen und noch besser zu konzentrieren? Gut, wenn die Musik gar zu laut ist, hat man es wirklich schwer, bei der Stange zu bleiben. Aber bis zu einer gewissen Lautstärke kannst du selbst entscheiden, wie du reagierst. Wir haben wirklich die Wahl, wie wir auf Schocks bzw. plötzliche Veränderungen reagieren. Werden wir nicht ständig mit Unbeständigkeit und Vergänglichkeit konfrontiert und haben deshalb manchmal den Eindruck, unser Leben sei eine Abfolge plötzlicher Veränderungen? Wenn wir uns von den wechselnden Umständen einfach beuteln lassen, haben wir schließlich gar keine eigene Linie mehr und fühlen uns miserabel dabei. Aber wenn wir aus unserem Körpergeist eine Einheit machen und uns den Energieschüben bewusst, das heißt mit Gewahrsein, öffnen, kann diese Energie uns auf eine neue Stufe der Energie und Einsicht heben. Dann lernen wir aus den Ereignissen, anstatt uns miserabel zu fühlen. Zu wissen, dass wir diese Wahl haben, kann für unsere Reaktionen auf die Ereignisse des Lebens von ausschlaggebender Bedeutung sein.